nacheinander entstanden. Wahrscheinlich fällt die Komposition von Opus 99 B-Dur in den Oktober, die von Opus 100 S-Dur aber in den November des vorletzten Lebensjahres 1827. Im Schubertschen Spätwerk konzentriert sich die Summe all seiner musikalischen Erfahrung, seiner kompositorischen Errungenschaften. Man denke allein an die Prägnanz und Mühelosigkeit des spezifisch Schubertschen Kontrapunkts, und man steht dann verwundert vor der Tatsache, dass er im letzten Lebensjahr noch kontrapunktische Studien bei Simon Sechter aufgenommen hat. War ihm denn seine Meisterschaft darin so ganz unbewusst? Merkwürdig, wie sich dem Gehalt nach die beiden Trios gegenseitig ergänzen. Sie zeigen zwei wesentliche Perspektiven der Schubertschen Imagination überhaupt. Ohne dass auf handgreifliche Parallelen verwiesen werden könnte, könnte man doch das erste Trio B-Dur mehr auf die Welt des Schöne-Müllerin-Zyklus beziehen, während im zweiten S-Dur immer wieder die Stimmung der Winterreise hineinschlägt. Der Aufbruch des B-Dur-Trios wäre beispielsweise atmosphärisch dem des Müllerin-Zyklus zu vergleichen. Und könnte nicht das Seitenthema des ersten Satzes ein Lied dieser Folge sein, irgendwo dort in der Mitte stehen, ehe sich der Bogen zum tragischen Ende neigt? Dagegen klingt es nun im zweiten Satz des S-Dur-Trios, dessen Thematik das ganze Werk durchdringt, wie jene Schritte, die die Winterreise eröffnen. Fremd bin ich eingezogen. Hören Sie das Thema des zweiten Triosatzes und danach den Beginn des ersten Liedes aus der Winterreise. Thank you. Auch fehlt im Es-Dur-Trio ja keineswegs jene Energie, die sich gegen die Resignation stemmt und gegen die von Schubert apostrophierte miserable Welt kräftig aufbegehrt. In der Winterreise steht dafür etwa das Lied »Fliegt der Schnee mir ins Gesicht«. Schnee mir ins Gesicht, schütt ich ihn herunter. Wenn mein Herz im Busen spricht, sing ich hell und munter. Höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Nicht, was es mir klagt, Klagen ist für Toren. Im Es-Dur-Trio könnte man, wenn auch in einer ganz anderen musikalischen Thematik, solcher Stimmung die folgenden Partien des zweiten Satzes zuordnen. Vielleicht darf man in solchen Ausdrucksvergleichen so weit gehen, dass man im ersten, dem B-Dur-Trio, die Natur als einen mitfühlenden Partner des Menschen erkennt, so wie im Müllerin-Zyklus der Müller und der Bach ja gleichsam befreundet sind. Etwas davon prägt die Atmosphäre des B-Dur-Finales. Dagegen ist in der Winterreise die Natur der Gegner, ja Feind des Menschen, mit Eisblumen oder klirrender Kälte. Etwas davon erscheint vielleicht mimetisch im Finale des Es-Dur-Trios, an jenen Stellen, die so oft als harmlos oder munter missverstanden worden sind und die glitzernd kalt klingen müssten. In dieser und der folgenden Sendung widmen wir uns zunächst dem B-Dur-Trio. Hören Sie hier den ganzen ersten Satz. Es spielt das Trio Eugene Istomin, Klavier, Isaac Stern, Violine, Leonard Rose, Violoncello. Thank you. Das war der erste Satz des Schubertschen B-Dur-Trios Opus 99, gespielt vom Trio Istomin, Stern, Roos. Man ist von dieser Aufnahme sehr angesprochen, wegen ihres ausgeglichenen Klanges, des meisterlichen Zusammenspiels, der reinen Intonation. Alles ist sorgfältig ausgespielt, es wird mit Ruhe und Umsicht musiziert, es soll gleichsam nichts verloren gehen. Hören Sie noch einmal, wie hier das Hauptthema in behaglichem Scherzando sich fortsetzt. Thank you. Hören Sie dagegen diese Stelle von den schon legendären Trio-Spielern Cortot, Thibaut und Casals in einer Aufnahme vom Juli 1926. Alles scheint hier vorwärts zu stürzen. Das Ganze ist, abgesehen von der heute sehr unvollkommen wirkenden Aufnahmetechnik, auch im Zusammenspiel weniger perfekt. Einzelheiten gegeneinander gehalten ergeben ja leicht ein falsches Bild. Zu fragen wäre doch, ob eine besondere, übergreifende Konzeption dahinter steht. Die eigentümliche Ungeduld, wie sie sich in den Accelerandi des Cortot-Trios herausstellt, könnte negativ fast als Hast wirken, positiv aber als jenes Schubertsche nur weiter, immer weiter, also als ein ganz eigener Ausdruck erscheinen. Es kommt mithin immer auf den Kontext an. Im zweiten Thema führt das Istomin-Trio uns besonders liebevoll bei den Übergängen. Neue klangliche Situationen, neue Wendungen erklingen im Espressivo Rubato. Dagegen wirkt das Spiel des Cortot-Trios in seinem etwas rascheren Tempo allem Verweilen abgeneigt. Obwohl die Übergänge in winzigen Rückungen artikuliert werden, findet sich doch das einzige deutliche Ritenuto erst später im Aufatmen dieser Melodie am Ende des Themas. Die Schlussgruppen dieser Exposition kommen bei dem Istomin-Trio in tanzendem Grazioso heraus. Sie fliegen dagegen förmlich dem Cortot-Trio davon, scheinen immer noch schneller zu werden, bis nach den Fanfaren in den Klavieroktaven das Cello gleichsam Einspruch erhebt. Eine Stelle, die Casals unvergesslich wahrnimmt. Fester Marschtritt dann in der Durchführung beim Istomin-Trio. Dagegen realisiert das Cortot-Trio eine Art Synthese zwischen Marschieren und Fliegen. Bei endgültiger Abwägung der beiden Interpretationen darf man dem Istomin-Trio alles erdenklich Positive bescheinigen, nur nicht, dass es den Aspekt des Vergehens an Schuberts Musik erfasst. Im Gegenteil, das Spiel dieser drei Künstler will alles gleichsam zum Verweilen zwingen. Es ist ein Verweile doch, du bist so schön, ohne allen Zweifel, ohne Fragezeichen. Im Spiel des Cortot-Trios ist es indessen gerade jenes Vergängliche, auf dessen Hintergrund das Schöne erst seine verzehrende Intensität gewinnt. Im Verzicht auf das Festhalten, zum Beispiel in so naheliegenden Ritenuti, liegt die eigentliche Kraft dieser Interpretation in ihrer mozartschen Leichtigkeit. Mag immer die Perfektion des Zusammenspiels, gelegentlich auch die Intonation, zu wünschen übrig lassen, mag vor allem der äußere technische Standard nach heutigen Begriffen ganz ungenügend sein. Hier ist Schubert aus einer ganz bestimmten Perspektive wirklich getroffen. Hier enthüllt sich die eigentümliche Ambivalenz seines Ausdrucks. Wir hören beim Istomin-Trio ein heiteres, wunderbares Stück. Beim Cortot-Trio tritt dagegen gleichsam noch ein Ausdruckskontrapunkt hinzu. Jeder Takt sagt, ja, es ist schön und zugleich, es kann nicht dauern, gleitet schon aus den Händen. Das schnelle Tempo gewinnt so seinen ganz eigenen Ausdruck, wie auch jene gelegentlichen Accelerandi. Wie lange mögen Cortot, Thibaut, Casals für diese Aufnahme geprobt haben? Der heutige Begriff der Medienperfektion war damals noch unbekannt. Wurde das Stück ganz rasch hingestellt? Vielleicht liegt auch darin die Stärke dieser Aufnahme, in ihrer bis heute uns befeuernden Spontaneität. Wie dem auch sei, aus dem Juli 1926 leuchtet dieser glückliche Moment musical hell zu uns herüber. Hören Sie jetzt den ersten Satz des Schubertschen B-Dur-Trios Opus 99, gespielt von Alfred Cortot Klavier, Jacques Thibaud Violine und Pablo Casals Cello. Thank you. Thank you. Sie hörten das Trio Corto Tibo Casals. Gab es hier im ersten Satz des Schubert-Bedur-Trios einen Augenblick reiner Zustimmung, so wollte er sich für den nächsten Satz nicht in gleicher Weise einstellen. Ob nun das Wiener Trio, das Trio de Trieste oder das Trio Rubinstein, Hendrik Söring, Pierre Fournier abgehört wurde. Und auch in der alten Corto-Aufnahme stören ein paar Intervallrutscher Casals, die heute vielleicht im Gegensatz zu damals ein wenig zu gefühlvoll wirken. Wenn es Sätze gibt, deren Schönheit alle Interpretationen übersteigt, Gipfel sozusagen, die der Eroberung trotzten, das Andante un poco mosso aus dem Schubert'schen B-Dur-Trio ist einer von ihnen. Und nicht nur die Melodie ist es, deren man gleichsam niemals Herr werden kann. Auch jene Schubert'sche Polyphonie, der innigste Dialog, erfüllt sich nie ganz beim Hören, vielleicht schon eher beim stummen Lesen. Das Problem liegt hier offenbar darin, dass diese Musik höchste, geradezu schwelgerische Präsenz will und zugleich doch ganz abgewandt ist, dass sie also vollkommener sinnlicher Klang werden muss, der seiner selber nicht achtet. Immer wieder begegnet hier ein Interpretationsgegensatz. Die einen möchten das Stück in eher langsamem Tempo ausschöpfen, die anderen ihm eine gewisse Tanzschwebung erhalten. Aber wo wäre hier der Balancepunkt zwischen den beiden Polen Tanz und Sprache gelegen? Und wer machte den großen Interpreten begreiflich, dass gerade ein Verzicht aufs Espressivo jedes mögliche Espressivo übersteigen kann? Das Trio David Oistrach, Violine, Sjatoslav Krzyzewicki, Cello und Lev Oborin, Klavier, sucht dieser Musik in gezogenem, romantischem Legato und dichtestem Klang zu genügen. Aber wo ist hier das un poco mosso, der Tempo-Vorschrift? Andererseits beginnt das Trio de Trieste in tänzerischer Einfachheit, jeweils die ersten zwei Thematakte, sieht sich jedoch weiterhin zu kleinen Rubati genötigt, sodass eine gewisse Unruhe resultiert, die dem großen Zug des Satzes widerspricht. Beim Oistrach-Trio möchten die Stimmen eindringlich sprechen. Thank you. Das Trio, die Trieste, geht hier schlank über das espressive Detail hinweg. Und in diesem Augenblick ist es mehr dem Rätsel des Stückes auf der Spur. Besonders deutlich wird der Gegensatz zwischen espressiver Sprache und dem Tanz im kontrastierenden Mittelteil. Beim Oistrach-Ensemble wirkt dieser Moment nahezu elegisch. Das Trio de Trieste sieht hier gewissermaßen eine aktive rhythmische Gegenkraft am Werk, was der Intention dieser Episode vermutlich mehr entspricht. Wir brechen hier ab, um als Abschluss dieser Sendung den zweiten Satz ganz zu hören. Ich wähle dafür das Trio de Trieste, weil in seinem raschen Tempo ein klanglicher Narzissmus, eine Selbstgefälligkeit dieser Musik noch am ehesten vermieden wird. Eine gänzlich angemessene Interpretation, die vor allem eine außerordentlich strenge Tempoachse zur Voraussetzung hätte, ist das Spiel dieses Trios aber auch nicht. Aber uns, den Hörern, kommt doch der Gegenstand in seiner ganzen Unberührbarkeit, in seiner bedrängenden Nähe, die zugleich, wie Schopenhauer es einmal sagt, ewig fern ist zum Bewusstsein. Das Trio di Trieste spielt nun den zweiten Satz, Andante un poco mosso, aus dem B-Dur-Trio von Franz Schubert.